25 Jahre war Jotham alt, als er König ward, und 16 Jahre regierte er zu Jerusalem. Seine Mutter aber hieß Jerusa, die Tochter Zadoks. Und er sät, was Jahwe wohlgefiel, ganz wie sein Vater Usia getan hatte, nur drang er nicht in den Tempel ein. Das Volk aber handelte noch immer verderbt. Derselbe baute das obere Tor am Tempel Jahwes, auch baute er viel an der Mauer des Ophel. Dazu baute er Städte auf dem Gebirge Juda und in den Wäldern baute er Schlösser und Türme. Derselbe führte auch Krieg mit dem Könige der Ammoniter und überwand sie. Da gaben ihm die Ammoniter in jenem Jahre 100 Talente Silber, 10.000 Kor Weizen und 10.000 Kor Gerste, diesen Betrag lieferten ihm die Ammoniter auch im zweiten und dritten Jahre. So wurde Jotham immer mächtiger, denn er führte seinen Wandel stetig im Angesichte Jahwes, seines Gottes. Was aber sonst noch von Jotham zu sagen ist und alle seine Kriege und Unternehmungen finden sich aufgezeichnet im Buche der Könige von Israel und Juda. 25 Jahre war er alt, als er König ward, und 16 Jahre regierte er zu Jerusalem. Und Jotham legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn in der Stadt Davids. Und sein Sohn Ahas ward König an seiner Stadt.